Eine Veranstaltung zur Feier der Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas fand am 10. Mai in der TVJK-Botschaft in Usbekistan statt. Organisator war die usbekische Altengesellschaft für die koreanische Kulturtradition. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der Gesellschaft und die Leiter der Ensembles der koreanischen Landsleute sowie weitere Koreaner in Usbekistan. Die Teilnehmer legten an dem Foto der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il am Ort der Veranstaltung einen Blumenkorb und Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. Auch der Einheitsverband der Koreaner in Kirgisistan veranstaltete am 10. Mai im Korea-Zentrum in Bishkek eine Veranstaltung zur Feier der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas.